Zeit, die ich denke. Alles, was ich sah und hörte, ich versuche, mich zu lenken. Und so wählte ich das Beste von all dem, was scheiße war. Das Beste einer Lebensform zwischen Zwietracht und Verrat. Ich habe jeden Tag gesündigt, bis nach den Geboten geht. Und statt mein Leben lang zu kriechen, hab ich ein anderes gewählt. Hurra, Hass ist meine Zier, Antipathie mein fester Wert. Hältst du mir die Wange zweimal hin, dann bist du bei mir verkehrt. Niemand ist mein Herr, mein Gott, will ich als Zeugnis geben. Niemand der Mittel eines Glaubens. Lieber tot als zu vergeben. Lieber tot als zu vergeben. Ich bin unfähiger, was bis zu Ende kommt. Jeder Moment hat sich mir vor. Ein süßer Weis und schenkt ein Leben nach dem besten Gebot. Bete hier zu euer Fünft und benennt mich als erster Tod. Meiner Tage haben lang gelebt. Und bis der zweite Stief. Sünde meiner Jugend, hatte den Geist fürs nächste Mal. Stellte mich über eure Tugend und erleichterte niemand. Welche Bestimmung ist die meine? Wo bin ich als nächstes mit? Während ich rückwärts rückte nagelhaft, bittet ihr für eure Seele. Ich habe bis zu diesem Tage eines Höheres geglaubt. Scheiß auf die ewige Erleuchtung in der knackvollen Lau. Eure gewandten Traditionen gehen in die Geschichte ein. Alles Glaube sei vorbei und wird die Bestimmung sein. Niemand ist mein Herr, mein Gott, will ich als Zeugnis geben. Niemals der Bündel eines Glaubens. Lieber tot als zu vergeben. Lieber tot als zu vergeben. Ich bin unlegal, was bis zum Ende kommt. Jeder Moment hat sich gelohnt. Ein süßer Weis und schenkt ein Leben nach dem elften Gebot. Bitte dir zu euer Gott und benennt mich als erster Tod. Lass mich meiner Tage Abend lang gelebt. Was bis der zweite Stief. Egal was bis zum Ende kommt, jeder Moment hat sich gelohnt.